treiben. Manchmal muss man sich auch in stürmischen Gewässern Halt und Vertrauen schenken, um diese unbeschadet zu durchqueren. Ein Song über das Wagnis Liebe. Textlich finden sich in Treiben einige Andeutungen und Metaphern, die halt mit Meer und maritimen Themen spielen. Das haben wir auch probiert, da musikalisch umzusetzen. Zum einen in Wellenbewegung, wie sie in der Basslinie der Strophen auffällig werden, wie auch im gesamten Gefühl des Songs, was dann eher ein bisschen auf das Treiben referiert und ein bisschen ruhigeren, getrageneren, aber fast locker sehnsüchtiges Gefühl transportieren soll. Ich hoffe, das ist uns auch entsprechend gelungen. Treiben ist das erste Lied auf diesem Album, das allein von Thomas Stimme lebt. Es ist auch eines der ersten Lieder, die für Hinter dem Horizont geschrieben wurden. Und ich kann euch verraten, dass es ein Lied ist, was Thomas besonders am Herzen liegt.